Durch herrliche Auen so blüht uns Licht, bahnt Gott seinen Kindern den Weg. Wo das Wasser erfrischt, dem an Mut es gebricht, bahnt Gott seinen Kindern den Weg. Er führt durch Wasser, durch tiefe Flut, führt dich ins Feuer, dich heilt Jesu Blut. In Not und Trübsal gibt er dir Mut, in Nacht und Grauen ist er deine Hut. Oft über die Höhen, wo die Sonne uns lacht, bahnt Gott seinen Kindern den Weg. Doch oft auch durchs Tal, durch die dunkelste Nacht, bahnt Gott seinen Kindern den Weg. Er führt durch Wasser, durch tiefe Flut, führt dich durchs Feuer, dich heilt Jesu Blut. In Not und Trübsal gibt er dir Mut, in Nachts und Grauen ist er deine Hut. Wenn Sorge uns drückt, uns der Satan erscheint, bahnt Gott seinen Kindern den Weg. In ihm sind wir Sieger im Kampf mit dem Feind, bahnt Gott seinen Kindern den Weg. Er führt durch Wasser, durch tiefe Flut, führt dich durchs Feuer, dich heilt Jesu Blut. In Not und Trübsal gibt er dir Mut, in Nacht und Grauen ist er deine Hut. Hinweg von der Sünde, von Nacht und von Leid, bahnt Gott seinen Kindern den Weg. Hinein in die Fülle zukünftiger Zeit, bahnt Gott seinen Kindern den Weg. Er führt durch Wasser, durch tiefe Flut, führt dich durchs Feuer, dich heilt Jesu Blut. In Not und Trübsal gibt er dir Mut, in Nacht und Grauen ist er.